We're in 1 Samuel 15 tonight. Wir sind im 1. Samuel 15 heute. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, thank you tonight that Vater we can im Himmel, wir danken dir heute Abend be in your word. Für dein Wort. We thank you for those listening on the website. Wir danken dir für die, die auf der Website zuhören. We ask you to bless them also. Wir bitten dich, dass du auch sie segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. By the way, if you listen on the website, übrigens, wenn ihr zuhört über die Website, please sign our guest book if you have time. Dann bitte schreibt euch in unserem Gästebuch ein, wenn ihr Zeit habt. We would love to hear from you. Wir würden gerne von euch hören. Okay, 1 Samuel 15. 1. Samuel 15 is a classic chapter in 1 Samuel. Ist ein klassisches Kapitel im 1. Samuel. It has one of the greatest verses in 1 Samuel, einen der großartigsten Verse in 1. Samuel, which will lead up to in verse 22. Welcher zu Vers 22 führen, also wir werden dorthin kommen, Vers 22. Yeah. Which says to obey is better than sacrifice. Da heißt es, Gehorsam ist besser als Opfer. But let's pick up the story in the beginning. Gehen wir zur Geschichte am Anfang. Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte, das bete ich. With clarity and please. Mit Klarheit. Touch our hearts, I ask. Und bitte berühre unsere Herzen, das bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Saul represents moral light. Saul repräsentiert moralisches Licht. He's not spiritual. Er ist nicht geistlich. He's at best moral. Er ist im besten Zustand moralisch. And he does things. Und er macht Dinge. For himself that hurt people. Für sich selbst, die Menschen verletzen. He is self-centered. Er dreht sich um sich selbst. He's not Christ-centered. Und nicht um Christus. In chapter 15, the Lord is going to command him to do something. In Kapitel 15 wird der Herr ihm befehlen, anordnen, etwas zu tun. And he's not going to do it. Aber er wird es nicht tun. The Lord says in verse 3 to strike Amalek. Der Herr sagt in Vers 3, er soll Amalek schlagen and utterly destroy all that he has. Und alles zerstören, was er hat. Do not spare him. Verschone ihn nicht. Amalek speaks of the natural life. Amalek steht für das natürliche Leben. Do not spare the natural man. Verschone nicht den natürlichen Menschen. Romans chapter 6, Römer Kapitel 6 says that we should reckon ourselves to be dead. Da steht, dass wir uns selbst als tot anerkennen sollen. That we are co-crucified with Christ. Dass wir mit Christus mitgekreuzigt wurden. Galatians 2:20. Galater 2:20. I am crucified with Christ. Ich bin mitgekreuzigt mit Christus. Nevertheless, I live. Trotzdem lebe ich. Saul is going to spare the natural man. Saul wird den natürlichen Menschen verschonen. He's not going to be co-crucified with Christ. Er wird nicht mit Christus mitgekreuzigt sein. He's going to live in natural. He's going to live in moral light. Er wird im moralischen Licht leben. Which means to the natural person, he is going to have the appearance of spirituality. Was bedeutet, dass er einem natürlichen Menschen geistlich vorkommen wird? But on the inside, he's lawless. Aber innerlich ist er gesetzlos. This is moral light. Das ist moralisches Licht. Now let's pick up the story. Gehen wir zur Geschichte. Strike Amalek. Schlage Amalek. Utterly destroy him. Zerstöre ihn vollkommen. Be co-crucified with Christ. Sei mitgekreuzigt mit Christus. Utterly annihilate the flesh. Mach das Fleisch zunichte, völlig. Utterly reject the flesh. Lehne das Fleisch absolut ab. Now we can't get rid of the flesh. Wir können das Fleisch nicht loswerden. Romans 7. Römer 7. Because we are in a body of death in verse 25. Weil wir uns in einem Leib des Todes befinden, Vers 25. In Romans 7, the things I want to do, I don't do. In Römer 7, das, was ich, die Dinge, die ich tun will, tue ich nicht. The things I don't want to do, I do do. Und die Dinge, die ich nicht tun will, die tue ich. I see in myself another law. Ich sehe in mir ein anderes Gesetz. That is in conflict with the law of God. Das mit dem Gesetz Gottes streitet. I see this every day. Ich sehe das jeden Tag. We are in conflict. There's two natures within us. Wir befinden uns im Konflikt. Es gibt zwei Naturen in uns. In Galatians 5:17, they are at war with one another. In Galater 5:17, sie streiten gegeneinander. The flesh against the spirit. Das Fleisch gegen den Geist. The spirit against the flesh. Der Geist gegen das Fleisch. So that I cannot do the things I would want to do. Damit ich die Dinge, die ich machen möchte, nicht tun kann. I can't be the spiritual person that I would want to be. Ich kann nicht die geistliche Person sein, die ich gerne wäre. Without conflicts, ohne Konflikte. I'm in conflict. Ich befinde mich im Konflikt. And God tells me, und Gott sagt mir, that the flesh must be co-crucified. Dass das Fleisch mitgekreuzigt sein muss. There was no hope to better the flesh. Es gab keine Hoffnung, das Fleisch zu verbessern. If the flesh could have been bettered, wenn das Fleisch verbessert hätte werden können, in Galatians 3, in Galater 3, then Jesus would not have had to die. Dann hätte Jesus nicht sterben müssen. But because the flesh could not be perfected, aber weil das Fleisch nicht vollkommen gemacht werden konnte, Jesus had to go to the cross, musste Jesus an das Kreuz, and completely neutralize the flesh, und das Fleisch komplett neutralisieren. So we put no confidence in the flesh. Also wir vertrauen nicht in auf das Fleisch. No confidence. Kein Vertrauen. Our confidence is in Christ. Unsere Zuversicht ist in Christus. We must utterly destroy or utterly reject our confidence in the flesh. Wir müssen unsere Zuversicht in das Fleisch völlig zerstören. We cannot destroy the flesh. Wir können das Fleisch nicht zerstören. Because the flesh is still present. Weil das Fleisch immer gegenwärtig ist. In Romans 8:23. In Römer 8:28. The flesh. We are in a. We are. Our spirits groan. Unser Geist stöhnt. Because our flesh will be changed. Weil unser Fleisch sich verändert werden wird. The adoption of our bodies. Die Adoption unserer Körper. When we are the redemption of our bodies. Die Erlösung unserer Körper. When in 1 Corinthians 15 we are taken in a moment. Wenn wir in 1. Korinther 15 in einem Augenblick hochgenommen werden. When the Lord appears. Wenn der Herr erscheint. And suddenly. Und plötzlich, in the twinkling of an eye, in einem Augenblick, that's faster than, das ist schneller als, a twinkling of an eye is like 1,000 times faster than, ein Augenblick ist 1,000-mal schneller als, it's just a twinkling of an eye, es ist nur ein Zwinkern, it's so quick, ein Augenblick, in so the schnell, twinkling of an eye, in einem Augenblick, we're gone, sind wir weg. We are changed. Und verändert. But until that moment, aber bis zu diesem Moment, we are still in this body. Sind wir noch in diesem Leib. And what we need to utterly strike down, und was wir völlig niedermachen müssen, is our confidence in the flesh. Ist unsere Zuversicht in das Fleisch. Now, watch what Saul does. Schaut zu, was Saul macht. In verse 9. In Vers 9. But Saul and the people spared Agag. Aber Saul und das Volk verschonten Agag. Agag was the king of the Amalekites. Agag war der König der Amalekiter. But they spared him. Aber sie haben ihn verschont. What could Agag possibly signify in our lives? Wofür könnte Agag in unserem Leben stehen? Dagon? Dagon? The big I inside? Das große Ich in mir? We will do God's will. Wir werden Gottes Willen tun. Oh, we will serve the Lord. Oh, wir werden dem Herrn dienen. We will be obedient. Wir werden gehorchen. Except we will spare Agag and the best. Aber wir werden den Agag und das Beste the verschonen. The best of the sheep, the oxen, the fatlings, the lambs and all that was good. Das Beste der Lämmer, der Schafe und Rinder und alles, was gut war. And we're unwilling to destroy them utterly. Und wir wollen diese nicht vollständig zerstören. But everything despised and worthless, they utterly destroyed. Aber alles, was verachtungswürdig und wertlos war, haben sie zerstört. The Lord said, go in and utterly destroy it. Der Herr sagt, geh hinein und zerstöre alles. Everything. I don't want anything remaining. Alles. Ich möchte, dass nichts übrig bleibt. It's a picture of us going to the cross. Das ist ein Bild von uns, wie wir zum Kreuz gehen. When we got saved, we went to the cross. Als wir errettet wurden, gingen wir zum Kreuz. But there's two experiences, to the cross. Aber es gibt zwei Erfahrungen in Bezug auf das Kreuz. When Israel came out of Egypt, als Israel aus Ägypten herauskam, they went through the Red Sea. Gingen sie durch das Rote Meer. And they were out of Egypt. Und sie waren draußen aus Ägypten. This is a picture of our salvation. Das ist ein Bild unserer Errettung. In Exodus 12:13. In 2. Mose 12:13. The blood was put on the doorposts. Das Blut, das auf die Türpfosten getan wurde beim Passa. And our salvation through the blood. Und unsere Errettung durch das Blut. When I see the blood, the angel of death will pass over. Wenn ich das Blut sehe, wird der Todesengel an dir vorüberziehen. Everybody who was inside. Jeder, der drinnen war. It didn't matter who they were. Ganz egal, wer sie waren. It didn't matter how many were inside. Ganz egal, wie viele da drin waren. If the blood was on the doorpost. Wenn das Blut auf den Türpfosten war. The angel of death passed by. Ist der Todesengel vorübergegangen. But if the blood was not on the doorpost. Aber wenn das Blut nicht auf den Türpfosten war. No matter who was inside. Egal, wer da drin war. The angel of death entered. Kam der Todesengel hinein. Then they passed through the Red Sea. Dann gingen sie durch das Rote Meer. A picture of us being saved. Ein Bild von uns, dass wir errettet werden. No turning back. Kein Zurück. Delivered from Egypt. Befreit von Ägypten. The Red Sea closes. Das Rote Meer verschließt sich wieder. There's no going back. Wir können nicht zurück. In our position. In unserer Position. Now we are children of God. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Though we want to go back, some of us. Obwohl manche von uns wieder zurück wollen. Where's the onions? Wo sind die Zwiebeln? There's no onions here. Hier gibt's keine Zwiebeln. They wanted to go back. Sie wollten zurückgehen. And we can go back in our experience. Und wir können in unserer Erfahrung zurückgehen. Though we have been delivered. Obwohl wir befreit wurden. And it's interesting. Now they're in the wilderness. Und es ist interessant, jetzt sind sie in der Wildnis. They have to cross through yet another body of water. Und müssen noch durch ein Gewässer durch. The Red Sea speaks of the cross. Das Rote Meer spricht vom Kreuz. I'm coming to the cross. Ich komme zum Kreuz. I'm co-crucified and I'm passing into life. Ich bin mitgekreuzigt und trete ein in das Leben. And so many believers. Und so viele Gläubige. Give testimony of this. Geben Zeugnis davon. Yes, yes. This is my testimony. Ja, ja, das ist mein Zeugnis. And then they pass into the wilderness. Und dann kommen sie in die Wüste. But they want to spare the best. Aber sie wollen das Beste aufheben. They want to save Agag. Sie wollen Agag verschonen. The I. Bewahren das Ich. And they want to save the best of the natural life. Und sie wollen das Beste des natürlichen Lebens bewahren. They want the best of both worlds. Sie wollen das Beste von beiden Welten. And they never pass through the cross. Und sie gehen niemals durch das Kreuz hindurch. Of the Jordan River. Des Jordanflusses. That takes them into the promised land. Was sie ins verheißene Land bringt. You see, between salvation and the promised land, zwischen Errettung und dem verheißenen Land, there's an incredible wilderness. Ist eine unglaubliche Wüste. Most Christians, die meisten Christen, will spend their entire life, werden ihr ganzes Leben damit wandering the wilderness, dass sie in der Wildnis herum just like the children of Israel, so wie die Kinder Israels. Im 1. Korinther 10 heißt es, dass diese Dinge uns als Beispiel gegeben wurden. Die Geschichte Israels in der Wüste wurde gegeben für uns als Beispiel. Und eine ganze Latte von Christen werden in der Wüste herumirren. Und nie durch den Jordanfluss hindurchgehen und ankommen in Gottes Zweck oder Ziel für ihr Leben. Das ist das verheißene Land. Das verheißene Land bedeutet, ich lebe in dem, wozu mich Gott geschaffen hat. Und ich habe Freude. Und ich habe Frucht. Und ich lerne. Und ich habe Zuversicht und Frieden. Dafür hat Gott mich geschaffen. Aber da gibt es ein Kreuz. Und wenn ich Agag verschonen möchte und das Beste des Natürlichen, werde ich das verheißene Land nie erreichen. Now watch. In Vers 11, God says he regrets making Saul king. In Vers 11 steht, dass Gott bereut, dass er Saul zum König gemacht hat. In Vers 12, Saul builds a monument to himself. In Vers 12 errichtet Saul ein Monument für sich selbst, ein Denkmal. In Vers 13. In Vers 13. Samuel came to Saul and said to him. Samuel kam zu Saul und sagte zu ihm. Blessed are you of the Lord. Gesegnet seist du von dem Herrn. For I have carried out the commandment of the Lord. Ich habe das Wort des Herrn erfüllt. So Saul sees Samuel. Also Saul sieht Samuel. Comes back from the battle. Kommt zurück von der Schlacht. He tells the people. Und sagt den Leuten. Or first the people tell him. Oder das Volk sagt ihm zuerst. Saul, are you sure we're supposed to kill everything? Saul, bist du sicher, wir sollen alles umbringen? You know, there's a lot of good stuff here. Weißt du, hier gibt's viel Gutes. A lot of good cattle and a lot of good sheep. Gutes Vieh und gute Schafe. We think we should keep the best. Wir denken, wir sollten das Beste bewahren. Well, sure, whatever you want to do. Ja, was immer ihr machen wollt. Imagine when the pastor says, sure, whatever you want to do. Stellt euch vor, der Pastor würde sagen, ja, klar, was auch immer ihr machen wollt. We think we should keep the best of the world. Wir denken, wir sollten das Beste der Welt bewahren. And our best of the world. Und unser Bestes der Welt. Is that? Is this and this and this? Ist das und das und das? Sure. Klar. Whatever you want, keep the best of the world. Was immer ihr wollt, behaltet das Beste der Welt. Love not the world, neither the things that are in the world. Liebt nicht die Welt, noch die Dinge, die in der Welt sind. He that loves the world, the love of the Father is not in him. Der, der die Welt liebt, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Want to save the best. Wenn ich das Beste, so we can focus on the best of the world. Wenn ich das Beste bewahren möchte, damit ich mich auf das Beste der Welt konzentrieren kann. When Paul says, make use of the world, but not full use. Wo Paulus aber sagt, gebrauch die Welt, aber nicht vollständig. Hey, I have a car. Hey, ich habe ein Auto. I don't worship the car. Aber ich bete das Auto nicht you an. Use the car. Du benutzt das Auto. You don't live for the car. Du lebst nicht für das Auto. You have a house. Du hast ein Haus. You don't live for the house. Du lebst nicht für das Haus. Paint it every year. Und streichst es jedes Jahr. You have an apartment. Du hast eine Wohnung. You don't live for it. Du lebst nicht für sie. Changing the furniture every other year. Dass du jedes zweite Jahr die Möbel austauschst. We make use of it, but it doesn't own us. Wir gebrauchen es, aber es besitzt uns nicht. So, here comes Saul to Samuel. Jetzt kommt Saul zu Samuel. They spared the best. Sie haben das Beste übrig gelassen. And they brought it back. Und haben es zurück mitgenommen. And Saul says to Samuel. Und Saul sagt zu Samuel. Hello, blessed of the Lord. Hallo, Gesegneter des Herrn. I have carried out the commandment of the Lord. Ich habe das Gebot des Herrn gehalten. How many people believe that they're walking with the Lord? Wie viele Menschen glauben, dass sie mit dem Herrn gehen? I am obedient to the Lord. Ich bin gehorsam dem Herrn gegenüber. It's always the people who say this are the people who are not. Es sind immer die Leute, die sagen, dass sie sind, die sind es nicht wirklich. I don't like this kind of church. Ich mag diese Gemeinde nicht. I had some guy come in here criticizing me at the door. Einer kam hier mal rein und hat mich an der Tür kritisiert. You know what he said? He says, this is a worldly church. Wisst ihr, was er gesagt hat? Er sagte, das ist eine weltliche Gemeinde. I said, uh-huh, tell me why and you can help me. Ich sagte, sag mir warum, vielleicht kannst du mir helfen. Speaker, you have speakers. Du hast Lautsprecherboxen. Microphones. Mikrofone. It's all from the world. Das ist alles von der Welt. I said, what would you want me to do? Yell, scream? Ich sagte, was soll ich denn machen? Was schlägst du vor? Soll ich schreien? It's always the people who believe and confess, I am obedient to the Lord. Es sind immer die, die glauben und das auch aussprechen, dass ich bin dem Herrn gehorsam. Two Mormons stopped me yesterday on the sidewalk downstairs. Gestern haben mich auf dem Gehsteig zwei Mormonen gestoppt. These two girls about 20 years old. Zwei 20-jährige Mädchen. Hello sir, can we talk to you? Hallo, können wir mit Ihnen sprechen? Sure. Klar. We're from the Mormon Church. Wir sind von der Mormonenkirche. We would like to give you the Mormon book. und würden euch dir gern das Buch Mormon geben. I said, no, I don't want the Mormon book. Ich sagte, nein, das Buch Mormon möchte ich nicht haben. I said, I believe in the Bible. Ich sagte, ich glaube an die Bibel. Oh, the Bible is a good book too. Ah, die Bibel ist auch ein gutes Buch. I said, the Bible is God's word. Ich sagte, die Bibel ist das Wort Gottes. Oh, the Book of Mormon is God's word too. Ah, das Buch Mormon ist auch Gottes Wort. I said, the Book of Mormon is not God's word. Ich sagte, das Buch Mormon ist nicht Gottes Wort. It is a distraction from God's word. Es ist eine Ablenkung vom Wort Gottes. Oh no, sir. Oh no. Oh nein, oh nein. I said, recite for me one psalm right now. Ich sagte ihnen, sagt mir einen Psalm auf. Give me Psalm 27. Psalm 27. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Der Herr ist mein Licht und meine Errettung, wen soll ich fürchten? The Lord is the defense of my life, of whom shall I dread? Der Herr ist mein Schutz in meinem Leben, wen soll ich fürchten? Give me one Psalm. Gib mir einen Psalm. On, either of you, one Psalm. Einer von euch, einen Psalm. Nothing. Nix. I said, you know what? The two of you should be ashamed of yourselves. Und ich sagte, wisst ihr was? Ihr solltet euch schämen. Ashamed. Schämen. I said, you don't even know the Bible. Ihr kennt nicht einmal die Bibel. And you're going to walk around and push this book. Und geht herum und wollt dieses Buch unter die Leute bringen. We have kept the commandment of the Lord. Ist es nicht interessant? Wir haben die Gesetze des von Gott gehalten. That was good. They don't even know the commandment of the Lord. Die kennen nicht einmal das Gebot Gottes. Then she said to me, I have studied theology for 11 years. Dann sagte sie mir, ich habe Theologie studiert 11 Jahre lang. I said, really? Ich sagte, wirklich? I said, if you die, and I was being kind of nice. Und ich war schon freundlich. I said, if you die tonight, tell me where you'd go. Und sagte, wenn Sie heute Abend sterben, wo gehen Sie dann hin? You know what she said? Wisst ihr, was sie gesagt she hat? She says, I'm working on it. Sie sagte, ich bin bei der Arbeit. Ich arbeite daran. Do you know that by, according to the book of Galatians you are cursed? Ich sagte, wissen Sie, dass Sie gemäß dem Buch Galater verflucht sind? And condemned? Und verdammt? You are working for it? Du arbeitest daran? This is what we're talking about. Darüber sprechen wir. It's people who won't bring Agag to the cross. Leute, die Agag nicht an das Kreuz bringen. It's religion. Es ist Religion. That will utterly destroy the bad. Die das Böse, das Schlechte zerstört. All the alcohol, the cigarettes, the dope. Ah, den Alkohol, die Zigaretten, die Drogen. The Rolling Stones albums. Die Rolling Stones CDs. Black Sabbath. And they'll keep the best. Und das Beste bewahren sie aber. Starting with self. Und sie beginnen dabei beim Selbst. And self is still the lord of their life. Und selbst ist immer noch der Herr ihres Lebens. They preserve Agag. Sie bewahren den Agag. And the best of the good. Und das Beste des Guten. The problem is. Das Problem ist. That best. Dieses Beste is not God's best. Ist nicht Gottes Bestes. And you can never find the promised land. Und du kannst das verheißene Land nicht finden. Unless everything goes to the cross. Außer alles geht ans Kreuz. Everything goes to the cross. Alles geht ans Kreuz. Was Isaac evil? War Isaac böse? Put your evil son Isaac on the altar. Tu deinen bösen Sohn Isaac auf den Altar. Oh, sure, Lord, I didn't like him anyway. Ah, klar, der hat mir eh nicht gefallen. A brat. Der brat. Ungezogene. What do you call a brat in German? Lausbub. Brat. Didn't he have brats? Lausbub. A lot of brats. I see them all the time. Come on. Habt ihr keine Lausbuben hier? Ich sehe die ganze Zeit. Yeah, it's like a kid who's, you know, this kid, you know, a brat. Don't you have a word for brat in German? A brat, like, ah, yeah, yeah, ah, I'll have to listen to you. Ah, ah. That's a brat. I can't believe it. You don't have a word for that. I see them all the time. What do you call them? Wie nennt ihr die, diese frechen Kinder? Bengel. I have to make up a name, huh? Wir müssen uns was ausdenken. Unbelievable. Lauser. Okay, where am I? Now I'm lost. Where am I? Jetzt bin ich verloren. Where am I? Anybody? Isaac. Okay, Isaac. Isaac. Right. He put Isaac on the altar. Er hat Isaac auf den Altar gelegt. He didn't put Ishmael on the altar. Er hat nicht den Ishmael auf den Altar gelegt. Hey, give me your son Ishmael. Gib mir deinen Sohn Ishmael. Oh, sure, he's the wild man. Sure. Ah, klar, er ist der Wilde. No, put Isaac on the altar. Nein, tu Isaac auf den Altar. No, Lord. Nein, Herr. He's the good one. Er ist doch der Gute. Put Ishmael on the altar. Tu doch Ishmael auf den Altar. Put Isaac on Nein. The altar. Tu Isaac auf den Altar. Put the best on the altar. Tu das Beste auf den Altar. It is always the best that is the most dangerous. Es ist immer das Beste, was am gefährlichsten ist. This is the one I want to marry, Lord. She's the best. Das ist die, die ich heiraten will, Herr. Sie ist die Beste. If you give me her, please, I'll do anything for you. Wenn du sie mir gibst, dann tue ich alles für dich. She's the best. Sie ist die Beste. Fine, put her on the altar. Gut, tu sie auf den Altar. No. Nein. I'm not putting the best on the altar. Ich tue doch nicht das Beste auf den Altar. I'll put her on the altar. Ich tue sie auf den Altar. I'll put all of them on the altar. Oder die alle auf den Altar. But not her. Aber nicht sie. She's the best. Sie ist die Beste. Put her on the altar. Tu sie auf den Altar. Put everything on the altar. Tu alles auf den Altar. You see how easy it is? Seht ihr, wie einfach das to be exactly like Saul? Genauso wie Saul zu sein. Unwilling. Unwillig. To strike down Agag. Agag niederzustrecken. Agag speaks of my will. Agag spricht steht für meinen Willen. We pray, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Wir beten, unser Vater, der du im Himmel bist, geheiligt werde dein Name. Thy kingdom come. Dein Königreich komme. Thy will be done. Dein Wille geschehe. On earth as it is in heaven. Im Himmel wie auf Erden. As long as it doesn't conflict with my will. Solange er nicht mit meinem Willen in Konflikt steht. I will do your will. Ja, ich werde deinen Willen I tun. I will strike down everything. Ich werde alles niedermetzeln. That doesn't conflict with my will. Was nicht mit meinem Willen im Widerspruch steht. I will spare Agag. Ich werde Agag aufheben. And the best. Und das Beste. And Lord, und Herr, I will sacrifice the best to you. Ich werde dir das Beste opfern. Oh yes. Oh ja. And on our wedding day. Und auf an unserem Hochzeitstag. As I marry the best. Während ich das Beste heirate. The uncrucified best. Das ungekreuzigte Beste. I will give testimony to you. Werde ich Zeugnis geben dir. Oh, God has given me the best. Oh Herr, der Gott hat mir oh, das Beste Lord, gegeben. Oh Lord, bless this relationship. Oh Herr, segne diese Beziehung. We will serve you. Wir werden dir dienen. And God says, I'm not impressed. Und Gott sagt, das beeindruckt mich gar nicht. Look at verse 14. Schau mal, Vers 14. But Samuel said. Aber Samuel sagte, What then is this bleating of sheep in my ears? Was ist denn das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt? And the lowing of oxen which I hear. Und ein Brüllen von Rindern, das ich höre. Okay, the women here are the sheep. Okay, die Frauen hier sind die Schafe. The men here are the cows. Die Männer sind die Kühe. Ready, here we go. 1, 2, 3. Keep going. Weiter, weiter. I have carried out the commandment of the Lord. Ich habe das Gebot des Herrn eingehalten. Oh, really? Ah, wirklich? And what is all this bleating of sheep? Was ist denn all dieses Blöken der Schafe? And mooing of cow. Und das Muhen der Kühe. Okay, that's it. Okay, reicht schon. And Saul said. Und Saul sagte. They have brought them from the Amalekites. Sie haben sie von den Amalekitern gebracht. For the people spared the best of the sheep. Denn das Volk verschonte die besten Schafe. And the oxen. Und Rinder. To sacrifice to the Lord your God. Um sie dem Herrn deinem Gott zu opfern. To your God. Zu deinem Gott. Pastor. I'm going to make a lot of money. Ich werde ganz viel Geld verdienen. I'm gonna move away. Ich werde wegziehen. Be gone. Weg sein. And then I'm gonna give 50% of it to the Lord. Und dann werde ich 50% dem Herrn geben. Would you pray for me? Würdest du für mich beten? No. Nein. No. Nein. This is all Agag. Das ist alles Agag. How many times do people do that? Wie oft machen das Leute? Oh Lord, if you bless me. Oh Herr, wenn du mich segnest. I'll give you not 90, no. Gebe ich dir 90? 30? No. 22%! 22%! Wait. Warte. 14. 14. Give 14% if I become a millionaire. Ich gebe dir 14%, wenn ich Millionär werde. Wait, gotta wait a second. Warte mal kurz. 20? 20%. I'll give you 20%. 20% gebe ich dir. What is this? Was ist das? It's all Agag. Das ist alles Agag. This is the way Saul is talking. So spricht auch der Saul. It's all moral light. Es ist alles moralisches Licht. Sparing myself. Mich selbst bewahren. Not bringing it to the cross. Und es nicht ans Kreuz bringen. Not getting on my knees. Nicht auf meine Knie zu gehen. I had this guy in my dormitory. Ich hatte diesen Burschen in meinem Schlafraum. In Bible College. In der Bibelschule. I was the head of the dorm. Ich war der Studenten. I was the head. Der Leiter. I was 21. Vom Studentenhaus. Ich war 21. He was 19. Er war 19. Little Puerto Rican guy, you know. Ein kleiner Puerto Ricaner. I liked him. He was my friend. Ich mochte ihn. Er war mein Freund. Comes in the dorm. Kommt hinein ins Haus. Door slams. Boom. Knallt die Tür zu. Rob. Rob. I'm getting married. Ich werde heiraten. I said, really? Ich sagte wirklich. I said, to who? Ich sagte, wen? This girl I met up at the pizzeria. Dieses Mädchen, was ich in der Pizzeria getroffen habe. It's God. Es ist von Gott. Whenever someone says that, wenn jemand das sagt, you know that they are protecting Agag. Dann weißt du, dass sie Agag beschützen. Before I could even say something, it's God. Bevor ich noch etwas sagen konnte, sagte er, es ist so von don't Gott. Say anything. Also sag nichts. I said, is she a believer? Ich sagte, ist sie gläubig? Almost. Fast. He said almost. Er sagte fast. They got married. Sie haben geheiratet. I was part of the wedding party. Ich war Teil der Hochzeitsgesellschaft. You know, when I came down, you know, with one of the girls. Ich kam da hinunter mit einem der Mädchen. Watching them get married. Hab zugeschaut, wie sie heirateten. 6 months later. 6 Monate später. They were divorced. Waren sie geschieden. Do you know why? Wisst ihr warum? Because she beat him up so bad. Weil sie ihn so stark geschlagen hat. She was a strong girl. She beat him like a rag doll. Sie war ein starkes pow, Mädchen. Sie hat ihn wie ein Boxding geschlagen. Sandsack. Wow. Wow. What should he have done? Was hätte er tun sollen? He should have came to the Lord. Er hätte zum Herrn kommen sollen. And said, God. Und sagen sollen, this Gott, is how I feel. So fühle ich. This is what I think the best is. Und das ist, was ich denke, was das Beste ist. Is it the best? Ist es das Beste? Am I deceived? Bin ich getäuscht? I don't trust myself. Ich vertraue mir nicht selbst. Please, I beg you. Bitte, ich bitte dich. Save me. Rette mich. From making the wrong decision. Davor, die falsche Entscheidung zu treffen. I don't trust myself. Ich vertraue mir selbst nicht. I put this on the altar. Ich lege das auf den Altar. We have to do this with everything. Wir müssen das mit allem tun. Everything. Mit allem. I told the story about my wife and I when we were engaged. Ich habe die Geschichte erzählt von meiner Frau und mir, wo wir verlobt waren. The invitations are out. Die Einladungen sind schon verschickt. It's February. Es ist Februar. And then she says, und dann sagt sie, I don't want to marry you. Ich will dich nicht heiraten. I said, what? Ich sagte, was? I don't want to marry you. Ich will dich nicht heiraten. Can you tell me why? Kannst du mir sagen, warum? No. Nein. Okay. Okay. Invitations are out. Die Einladungen sind verschickt. Wedding is 3 months away. In 3 Monaten ist die Hochzeit. You can't tell me why. Du kannst mir nicht sagen, warum. No. Nein. Don't know why. Weiß nicht, warum. Okay, this goes on for 3 weeks, you know. Das geht so 3 Wochen lang. I've cried buckets of tears. Ich habe einmal kübelweise Tränen geweint. There's no more left, so. Es gibt keine Flüssigkeit mehr. And I called her up. Dann habe ich sie angerufen. And I said, "Hi, Mary." Und sagte, "Hallo, Mary." She said, "Hi, Rob." Sie sagte, "Hallo, Rob." I said, "I'm calling you." Ich sagte, ich rufe dich an. To tell you something. Um dir etwas zu sagen. Before I met you. Bevor ich dich getroffen habe. I was following the Lord. Bin ich dem Herrn gefolgt. When I met you. Als ich dich getroffen habe. I was following the Lord. Bin ich dem Herrn gefolgt. And after I hang up this phone. Und nachdem ich auflegen werde, I will be following the Lord. Werde ich dem Herrn folgen. But when I hang this phone up, aber wenn ich den Hörer auflege, I promise you, verspreche ich dir, I will never call you again. Werde ich dich nie wieder anrufen. That's it. Das ist es. Goodbye. Tschüss. Hung up. Ich habe aufgelegt und war frei. I was free. Ich war frei. I said, Lord, it's on the altar. Ich sagte, Herr, es ist auf I'm dem Altar. Free. Ich bin frei. I want to do your will. Ich möchte deinen Willen tun. Mission field, here I come. Missionsfeld, ich komme. Russia, here I come. Russland, ich komme. Vietnam, here I come. Vietnam, ich komme. China. China. Here I come. Ich komme. I felt so free. Ich habe mich so frei gefühlt. It was on the altar. Es war auf dem Altar. 3 minutes later. Drei Minuten später. Ring, ring, ring, ring. Ring, ring. Who could this be? Wer könnte das sein? Hello? Hello? Hello? Hello? Hi. Hallo. Who's this? Wer ist da? It's Mary. Ich bin's, Mary. Click. Ich habe aufgelegt. Just hung right up. Ich habe gleich aufgelegt. On the altar. Auf dem Altar. Seriously, on the altar. I don't want to hear anything. Wirklich, ernstlich auf dem Altar. Ich möchte nichts hören. Comes to the job. I'm working the next day. Sie kommt. Ich arbeite am nächsten Tag. Sie kommt zur Arbeit. Building condominiums with 10 other carpenters. Ich habe was building gebaut. Hotels. Hotels mit 10 anderen Zimmerleuten. On this beautiful lake. An so einem schönen See. And the boss says, Rob. Der Chef sagt, hey Rob. Mary's outside. Mary ist draußen. You want to go talk to her? Willst du mit ihr sprechen? Maybe you should talk to her. Vielleicht solltest du mit ihr sprechen. Go outside. Ich gehe nach draußen. We sit in the car. Wir sitzen im Auto. She says, you know, I was thinking about what you said. Sie hat gesagt, weißt du, ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. She says, you know why? Do you know why I broke up with you? Sie sagte, weißt du, warum ich Schluss gemacht habe mit dir? No, I don't. Nein, ich weiß es nicht. She said, because I wanted to know for sure. Sie sagte, weil ich ganz sicher wissen wollte. Whether God was first in your life. Ob Gott an erster Stelle ist in deinem Leben. That's why I did it. Darum habe ich das gemacht. I said, that's why you did it. Ich sagte, das deswegen hast du das gemacht. I could have told you that God was first in my life. Das hätte ich dir doch sagen können, dass Gott an erster Stelle in meinem Leben ist. You want to get married? Willst du heiraten? Willst du, dass wir heiraten? I gotta think about it. Darüber muss ich nachdenken. Well, I thought about it. Naja, ich habe darüber nachgedacht. Another 10 seconds and 10 Sekunden lang. Suddenly Isaac came off the altar. Und plötzlich sprang der Isaac vom Altar. Yeah, and there we are. Und da sind wir nun. But this has to happen in everything. Aber das muss in allem passieren. Everything. In allem. Isaac must go on the altar. Isaac muss auf den Altar kommen. Amen. Amen. Let's not spare Agag. Lasst uns den Agag nicht verschonen. Let's not spare the best. Lasst uns nicht das Beste aufheben. Let's put Agag, you know, when we put Isaac on the altar, we're putting ourselves on the altar. Wenn wir Isaac auf den Altar legen, legen wir uns selbst auf den Altar. So when you put the best on the altar. Wenn du das Beste auf den Altar legst. You're on the altar too. Bist du auch auf dem Altar? And everything must go through the cross. Und alles muss durch das Kreuz gehen. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For such a wonderful plan. Für so einen wunderbaren Plan. Thank you for the way you test us. Danke für die Art und Weise, wie du uns prüfst. And the way that you want to lead us into your purpose. Und die Art und Weise, wie du uns in deine Absicht führen möchtest. To give us the very best. Um uns das Allerbeste zu geben. What you've planned for us. Was du für uns geplant hast. Bless these words to our hearts. Lass diese Worte in unserem Herzen zum Segen werden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.